spricht zu meinem Herz, ist so unglaublich schön. Ohne ein Wort lässt du mich gar im Dunkeln sehen, was ich auch versuche, kann es nie erklären, dass ich verstehe, ohne von dir zu hören. Dein lächelnder Mund sagt mir leis, du, ich brauch dich. Dein aufrichtiger Blick zeigt nie, lässt du im Stich mich. Die Hand, die berührt mich, fängt mich auf, bevor ich fallen kann. Sagst es schon, auch wenn du gar nichts sagst dann. Den ganzen Tag lang kann ich Leute laut reden hören. Doch bist du nah mir, kann das Geräusch uns nicht stören. Wie sie's auch versuchen, können es doch nicht verstehen, was unser Herz an sich haben zu erzählen. Dein lächelnder Mund sagt mir, leist du, ich brauch dich. Dein aufrichtiger Blick zeigt nie, lässt du im Stich mich. Die Hand, die berührt mich, fängt mich auf, bevor ich fallen kann. Du sagst es schon, auch wenn du gar nichts sagst dann. Sag mir, leist du, ich brauch dich. Dein aufrichtiger Blick zeigt mir, lässt du im Stich mich. Die Hand, die berührt mich, fängt mich auf, bevor ich fallen kann. Du sagst es schon, auch wenn du gar nichts sagst dann. Sag mir, leist du, ich brauch dich.